zwei Jahren schon ist er mein allerbester Freund. Und der berühmte Zufall hat uns irgendwann vereint. Er saß vor meiner Haustür, als ich spät nach Hause kam. Die leuchtend grünen Augen schauten mich ganz ängstlich an. Er war noch winzig klein und er hatte kein Zuhaus. Völlig ausgehungert, das weiche Fell zerzaust. Wir wurden sofort Freunde, Niki hab ich ihn genannt. Doch hatte ich keine Ahnung, was ich mir da angetan. Die Hände zerkratzt und die Möbel ruiniert. Tapeten und Gardinen mit Löchern verziert. Die neuen Samtvorhänge sehen schon aus wie Schweizer Käse. Doch weiß ich ganz genau, er meint das überhaupt nicht böse. Mein kleiner Kater Niki, ich liebe ihn so sehr. Und ich für Geld und gute Worte gebe ich ihn wieder. Er nervt mich manchmal stundenlang und wird dabei nicht müde. Und passt ihm etwas gar nicht, schimpft er wie eine alte Ziege. Sitz ich an dem Computer, sitzt er auf der Tastatur. Spiel ich auf dem Klavier, dann spielt er mit in Moll und Dur. Wo ich auch bin, was ich auch tu, der Niki ist bei mir. Und komme ich nach Hause, wartet er schon an der Tür. Lieg ich gemütlich in der Wanne, sitzt er auf dem Rand. Und wenn wir beide schmusen, leckt er zärtlich meine Hand. Die Hände zerkratzt und die Möbel ruiniert. Tapeten und Gardinen mit Löchern verziert. Die Zeitung reißt er gern in Fetzen, räumt Regale aus. Die Spuren seiner scharfen Krallen sind im ganzen Haus. Mein kleiner Kater Niki, ich liebe ihn so sehr. Und ich für Geld und gute Worte gebe ich ihn wieder. An manchen Tagen geht's mir schlecht und mich verlässt der Mut. Dann nehm ich Niki in den Arm und schon geht's wieder gut. Dass heut mein Leben schöner ist, hat er allein gemacht. Er hat den Sonnenschein in meine graue Welt gebracht. Ich dank ihm jeden Tag, dass er mir so viel Freude gibt. Und immer wieder zeigt er mir, dass er mich auch sehr liebt. Ich bin nicht sicher, ob er jedem Katzenfreund gefällt. Doch Niki ist für mich der schönste Kater auf der Welt. Die Hände zerkratzt und die Möbel ruiniert. Tapeten und Gardinen mit Löchern verziert. Und ist es draußen kalt, dann liegt er gern am warmen Ofen. Und jeden Tag sorgt er für immer neue Katastrophen. Mein kleiner Kater Niki, ich liebe ihn so sehr. Und ich für Geld und gute Worte gebe ich ihn wieder her. Und ich für Geld und gute Worte gebe ich ihn wieder her. Mit der Heimatmelodie durch den Abend.